liebster Jesus ist verloren, o Wort, das mir Verzweiflung bringt. Mein liebster Jesus ist verloren, o Wort, das mir Verzweiflung bringt. O Wort, das mir Verzweiflung bringt. O Schwert, das durch die Seele dringt, o Donnerwort in meinen Ohren. In meinen Ohren, o Schwert, das durch die Seele dringt. Mein liebster Jesus ist verloren. O Donnerwort in meinen Ohren, mein liebster Jesus ist verloren.